LED, Linsen, DMD, Objekt, Fotodiode. Das ist das Blockschaltbild. Nur Muster, nur Licht, nur ein Signal. Ghost Imaging beginnt. Projizieren Muster hell und klar. Ein Detektor zählt, was unsichtbar war. Kein Pixel, kein Objektiv, nur Algorithmen, so einfach, so tief. Hadamard Basis, Raster im Raum. Matrix B dreht das Muster kaum. Konvolution im Licht so leicht. Konturen erscheinen, die Wahrheit zeigt. So einfach, so frei. Mathematik macht uns neu. Ein Filter im Licht. Die Wahrheit spricht. Blockschaltbild im Beat, LED, DMD, Objekt. Objekt, Fotodiode, Normalisierung mit PD1. Das ist das Blockschaltbild. Wir wählen die Basis, wir wählen das Filter, wir messen direkt, wir sehen Konturen. Blockschaltbild im Beat. Das Licht regiert, keine Kamera, kein Objektiv. Nur Muster, nur Mathe, nur ein Motiv. Geisterbilder, digital und klar. Algorithmen zeigen, was unsichtbar war. Signal to noise, wir zählen die Zeit. Integration, die Klarheit bleibt. Basiswechsel, wir drehen das Licht. Geisterbilder, sie sprechen. Blockschaltbild im Beat. LED, DMD, Objekt. Wir tanzen mit Licht. Megaprojektion erzählt ihre Sicht. Die Matrix singt, die Fotodiode spricht. Geisterbilder bleiben, sie sprechen nicht. Algorithmus 1, Muster und Projektion. Algorithmus 2, Korrelationsmessung.